Die südkoreanische Organisation Direktion der Volksbewegung für die Privatschulreform und die Beseitigung der Korruption forderte in ihrer Erklärung vom 23. Juni das Bakun-Regime dazu auf, in seiner restlichen Amtszeit nicht mehr Verbrechen gegen die Geschichte zu begehen. Und der südkoreanischen Internetzeitung Minsung-e Seori zufolge kritisierte der südkoreanische Maßnahmerat für Trostfrau in Frage am 21. Juni die pro-japanische und unterwürfige Handlung des Regimes.